Kundgabe 5009. Empfangen durch Bertha Dudda am 28.11.1950. Der Weg zu Gott über Jesus Christus. Der Weg zu Gott ist nahe über Jesus Christus, doch endlos weit ohne ihn. Denn er hat sich erboten, als Brücke zu dienen, um den endlos langen Weg abzukürzen für die Menschen, die durch eine weite Kluft getrennt sind von Gott, die in so weitem Abstand stehen von ihm, dass sie Ewigkeiten benötigten, um zu Gott zu gelangen. Der Menschenerdendasein aber ist zu kurz für dieses Ziel, und darum ist der Mensch Jesus aus Liebe zu der in Not befindlichen Menschheit einen kurzen Weg gegangen, der maßlos schwer und mühselig zurückzulegen war, aber doch ihn zum Ziel gelangen ließ. Er hat einen Weg beschritten durch seine Liebe und bei Gott es erreicht, dass alle Menschen diesen Weg wählen dürfen, die ihm nachfolgen wollen, um zu Gott zu gelangen. Es ist ein schmaler, dorniger Pfad, den nur wenige Menschen gehen wollen. Doch Jesus Christus will Führer aller derer sein, die ihm vertrauen und sich ihm und seiner Führung überlassen. Und sie müssen immer nur widerstandslos folgen. Sie müssen glauben, dass er allein ihnen helfen kann, zum himmlischen Vater zu gelangen. Sie müssen glauben an ihn, der für sie den Kreuzweg gegangen ist, aus eigenem Willen, aus übergroßer Liebe zur Menschheit, um diese zur Seligkeit zu führen, die nur beim himmlischen Vater gefunden werden kann. Sein Weg war hart und bitter, über alle Maßen leidvoll und unsagbar schwer, denn er trug eine riesengroße Last auf seiner Schulter. Er trug die Sünde der Menschheit, weil er sie zum Vater bringen wollte, damit die Menschheit Vergebung fand. Er hatte ein schweres Kreuz zu tragen, doch seine Liebe war so groß, dass er den Kreuzgang zurücklegte, dass er vor Gott hintrat, ihn zu bitten, seinen Opfergang anzunehmen für die Sünde seiner Mitmenschen. Und Gott nahm das Opfer an. Er vergab allen Menschen, die ihre Schuld Jesus Christus übergeben und ihn um seinen Segen bitten, um seine Hilfe auf dem Erdengang, um Führung auf dem Erdenweg nach oben, zum Vater, zum ewigen Leben. Sie können nun während des Erdenlebens ihr Ziel erreichen, wenn sie den einzigen Weg wählen, der sicher nach oben führt, den Weg des Herrn, wenn sie wahre Nachfolger Jesu Christi sein wollen, die sich ihm in ihrer Schwäche und Sündenschuld anvertrauen. Doch niemals ohne ihn. Ohne Jesus Christus ist die Kluft unüberbrückbar und nimmermehr führt der Weg nach oben, sondern stets mehr und mehr in die Tiefe, so das Kreuz der Erlösung nicht beachtet wird, das am Beginn des Weges steht, der sicher nach oben führt. Und er selbst tritt dem Erdenwanderer immer wieder in den Weg, ihm die Richtung weisend, die zur Höhe führt. Doch wer ihn nicht anhört, der folgt ihm auch nicht nach. Er wird noch endlose Zeiten wandern müssen in der Dunkelheit, weil ohne Jesus Christus auch kein Strahl des Lichtes ihn berührt und ohne Licht er irrige Wege geht. Amen.